Man kann von Hartz IV leben. Nur eben nicht lange. Und je nach Lebenslage, Ort, Milieu, Familienstand wird es schwieriger, denn Hartz IV ist kein Sabbatical und kein Wellnessurlaub, jedenfalls nicht für die allermeisten. Die Journalistin Anne Waag hat ein Buch über Menschen geschrieben, die eine Ausnahme davon bilden. Das Buch heißt Hartz IV und wir. Waag spricht darin mit 12 Menschen aus der Berliner Kreativszene, die die Sozialleistungen als Möglichkeit sehen, sich Zeit und Raum zu verschaffen für Dinge, die ihnen wirklich wichtig sind. Menschen, die Hartz IV als Vorstufe für ein bedingungsloses Grundeinkommen begreifen. Ich finde es völlig okay, dass sie das tun. Aber ich finde es hirnrissig, dass sie das Privileg nicht hinterfragen, das ihnen diese Entscheidung erlaubt. Natürlich kann man von Hartz IV leben, wenn man von seinen Eltern Geld zugesteckt bekommt, mit dem man sich weiterhin Zigaretten kaufen kann. Wenn man in einer WG wohnt, in der alle Möbel intakt sind. Wenn man Freunde hat, die einem Geschenke machen können. Und wenn man in einer Stadt lebt, in der die Leute Lunch sagen und damit arbeiten meinen. Außerhalb von Berlin gibt es nicht so viele Menschen, auf die das alles zutrifft. Deshalb wird die Anzahl der Leben, die durch Arbeitslosigkeit kaputt gehen, weiterhin deutlich größer bleiben als die Anzahl der Leben, in denen Arbeitslosigkeit eine kreative Selbstfindung ermöglicht hat.